Herz, der Kopf, ich weiß nicht, wo ich aus war. Und mir weht Klodat, ich jetzt wieder viel zu lang raus war. Zwinge, tanze, wie der Dübel lache, dat an mir gemacht, die ganze Nacht. Je schwurf, je schwart, die Balle gemacht, wozu dann noch bist du jung? Ich steh dir immer wieder dumm. Ich noch nie gesehen, ich frag mich, wo küsst dann du jetzt her? Und du siehst du mir, ich löf das Küt vom Singe, Tanze, wie der Dübel lache, dat an mir gemacht, die ganze Nacht. Je schwurf, je schwart, die Balle gemacht, wozu dann noch bist du jung? Ich steh dir immer wieder dumm. Message an, wo bliebst du mir warte, hey, ob dich? Ich sag, dat dat noch dure kann, mir fange doch ja jetzt an und ich denk dir.